Flaschlatrögen, extra starkes Acid, Salzstreuer, halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Apas, Downers, Heuler, Lacher, ein Liter Tequila, Flasche rum, Bier, ein halben Liter Äther und zwei Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchen, aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden. Salzstreuer halb voll mit Kokain. Ganzes Spektrum vielfarbiger Apas, Downers, Heuler, Lacher. Ein Liter Tequila, eine Flasche Rum, Kiste Bier, einen halben Liter Äther und zwei Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchen, aber wenn man sich das mal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu tun. bisschen Hirn, irgendwem das letzte bisschen Hirn, irgendwem das letzte bisschen Hirn, irgendwem das letzte bisschen Hirn kaputt machen. Thank you. Soll wem das letzte bisschen Hirn kaputt machen? Let's do this in here. Großen 3 Glück. Mach von Kung Fu Fohlen.